Jeder kennt wohl solche Tage. Was schief gehen kann, geht schief. Wohl jeder war in so einer Lage. Das schwarze Loch ist abgrundtief. Heute gilt Murphy's Law, die schlimmsten Träume werden wahr. Die Hoffnung auf ein besseres Leben hast du heute aufgegeben. Hasta! Von morgen früh. Hasta! Bis abends spät. Hasta! Du drehst durch. Hasta! Wenn nicht mehr geht. Du wünschst, du wärst nie geboren. Alle sind heute gegen dich. Die ganze Welt hat sich verschworen. So viel Pessach gibt's auch nicht. Das Unglück liegt an deinen Händen. Panik steht dir im Gesicht. Kannst es drehen und wenden. Dem Schicksal entrinnst du nicht. Hasta! Von morgen früh. Hasta! Bis abends spät. Hasta! Du drehst durch. Hasta! Wenn nicht mehr geht. Tage. Für welche Sünde ist das der Lohn? Und jeder stellt sich diese Frage. Kann man nichts dagegen tun? Du denkst, du bist im falschen Streifen. Die ganze Menschheit ist ein Feind. Du kannst das alles nicht begreifen. Die Götter haben sich vereint. Klar gegen dich, mein Freund. Hasta! Von morgens früh. Hasta! Bis abends spät. Hasta! Du drehst durch. Hasta! Wenn nichts mehr geht.